Thomas Brussig wurde 1965 in Ost-Berlin geboren, schlug sich nach Abitur und NVA-Wehrdienst mit Gelegenheitsarbeiten durch und begann nach der Wende ein Studium der Soziologie. Das brach er ab, um an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg Dramaturgie zu studieren. Seit 1995 ist Brussig freiberuflicher Schriftsteller. Sein Roman Am anderen Ende der Sonnenallee wurde von Leander Hausmann erfolgreich verfilmt. Hören Sie jetzt in der Inszenierung von Wolfgang Rindfleisch Ulrich Mühe, Steffen Schult, Angelika Waller, Peter Sodann und andere. Helden wie wir von Thomas Brussig. Hörst du das? Na klar. Bum, bum, bum. Die Mauer. Die Mauer? Wer die Mauer eingerissen hat? Ich? Wer die Mauer eingerissen hat? Ich war's. Klaus Ulst. Ich? Der Mann mit dem feuchtsprühenden Nachnamen. Ja, ich war's. Die Titelseite. Klaus Ulst. Der künftige Nobelpreisträger und der letzte Flachschwärmer. Der Mann mit dem feuchtsprühenden Nachnamen. Die Titelseite. Der künftige Nobelpreisträger und letzte Flachschwimmer. Der toten Sonntagsfick. Der kleine Trompeter mit der kleinsten Trompete. Ich? Der kleine Trompeter ja, mit der kleinsten Trompete. Das Volk. Ich? Das Volk. Ja, ich weiß. Das Volk sprengt die Mauer. Das Volk sprengt die Mauer. Ich sage, ich war's. Und ich sage Ihnen auch, wie ich. Ich sage, ich war's. Und ich sage Ihnen auch, wie. Wir saßen so fröhlich beisammen in einer so stürmischen Nacht. Nämlich mit meinem Schwanz. Nämlich mit meinem Schwanz. Hat er uns so mutig gemacht mit seinen Freiheitsliedern. Aber das ist eine verdammt lange Geschichte. Erstes Kapitel. Worin der Held, geboren wird und zwei merkwürdigen Leuten begegnet, welche er Vater, Mutter nennt. Haben Sie schon mal von jemandem gehört, dem ein ganzes Panzerregiment Geburtshilfe leistete? Nein? Sehen Sie? Es war der Abend des 20. August 1968. Die Panzer rollten. Die rollten Richtung Tschechoslowakei. Und so kamen sie auch an einem kleinen Hotel im Dörfchen Brunn bei Auerbach im Fürchtland vorbeigerollt, in dem meine Mutter während ihres Urlaubs wohnte, mit mir im 9. Monat schwanger. Motoren dröhnten und Panzerketten klirrten aufs Pflaster. In Panik durchstieß ich die Fruchtblase, trieb durch den Geburtskanal und landete auf einem Wohnzimmertisch. Es war Nacht, es war Hölle, Panzer rollten und ich war da. Die Luft stank und zitterte böse und die Welt, auf die ich kam, hatte einen ganz komischen Namen. Sie hieß Deutsche Demokratische Republik. Erinnern Sie sich? Was mein Vater dazu gesagt hat, weiß ich nicht. Ich nehme an, er sagte, ach, aus dem Jungen. Das sagte er nämlich immer, ach, aus dem Jungen. Das sollte heißen, ach, aus dem Jungen wird doch nichts. Aber das sagte er nicht. Er glaubte so wenig an mich, dass er nach, ach, aus dem Jungen gleich resignierend abwinkte. Nicht mal meinen Namen hat er gesagt. Klaus. Bisschen putzig, nicht? Aber ist das ein Grund, dass ich ihn nicht ein einziges Mal meinen Namen habe sagen hören? Natürlich. Er hat es schwer. Er arbeitete. Er arbeitete im Ministerium für Außenhandel, sagte er. Einmal wollte ich ihn im Büro besuchen. Ich kam bis zum Pförtner, der mehrere Verzeichnisse nach der Zimmernummer meines Vaters absuchte. Ulst. Ich buchstabierte und buchstabierte. Ulst. Oh. Ulst. Haben wir hier nicht. Und jedes Mal, wenn er den Namen wiederholte, besprenkelte er die Trennscheibe. Abends fragte ich meinen Vater. Außenstelle. Und da war mir alles klar. Endlich! Ein handfester Anhaltspunkt zur ewig schlechten Laune meines Vaters. Abgeschoben auf einen Außenposten blieb ihm die große, strahlende Karriere versagt. Mein Vater, ein Außenseiter, eine Außenstelle beim Außenhandel, im Inneren seines Herzens einsam wie ein Leuchtturmwärter. Natürlich, mein Vater ist der größte Kotzbrocken, dem ich je begegnet bin. Oh, und ich konnte ihn nicht ausstehen. Wie mies musste ich sein. Wenn ich aber schon ihm gegenüber ein schlechtes Gewissen hatte, um wie viel mehr dann gegenüber meiner Mutter? Selbstverständlich war auch sie bereit, ihrem Sohn Opfer zu bringen. Für mich hatte sie ihre Facharztausbildung unterbrochen und auf den Doktortitel verzichtet. 8 Jahre ihrer beruflichen Entwicklung hatte sie sich mich kosten lassen. Und dabei hatte sie Freude an ihrer Arbeit. Sie war Lichtenbergs Hygieneinspektorin. Sie ging darin auf. Hygieneinspektorin ist übrigens nur die halbe Wahrheit. Sie war eine Hygiene-Göttin. Sie inspizierte Bahnhofstoiletten und Großküchen, Imbissbuden, Kühlhäuser und Schwimmhallen, Lebensmittelabteilungen und Duschräume. Sie war bekannter als der Lichtenberger Stadtbezirksbürgermeister und charakterlich war sie mit einem Eigenschaftenbündel gesegnet, das sonst nur bei Hauptfiguren 13-teiliger Fernsehserien vorkommt. Ihre Zuverlässigkeit, ihre Kompetenz, ihr Engagement, ihre Unbestechlichkeit. Ihre spektakulärste Maßnahme war die 14-monatige Sperrung des Alfred-Brehm-Hauses, der Tropenhalle des Berliner Tierparks. Meine Mutter setzte durch, dass die Besucher gegen herabfallende Vogelscheiße zu schützen sind. Meine Mutter. Meine Mutter. Alle in der Klasse beneideten mich um meine gütige, freundliche, kluge und bedeutende Mutter, seit sie zusammen mit einer weiteren Dame in Weiß in unserem Klassenzimmer erschienen war, um uns von kleinen, bösen Tierchen zu berichten, die Läuse hießen und die man, wenn man sie auf der Kopfhaut aufgespürt hatte, wunderbar schmerzfrei beseitigen konnte. Ihr braucht nur einmal Haare waschen mit unserem Geheimrezept. Oder wie sie Räume betrat. Es begann, indem sie sanft die Klinke herniederdrückte und die Tür weich in den Rahmen zog. Dann öffnete sie die Tür einen Spalt weit und steckte den Kopf hindurch, neugierig und selig, als trete sie vor den Gabentisch. Sie nahm sich für einen Rundumblick 2 Sekunden Zeit und dann lächelte sie und öffnete die Tür so weit, dass sie ganz eintreten konnte. Wunderbar! Auf die Art betrat sie jeden Morgen mein Zimmer, um mich zu wecken. Auf die Art betrat sie die Klasse zur Läuseinspektion. Auf die Art betrat sie jeden Raum. Mein Vater dagegen öffnete jede Tür so, als wolle er Geiseln befreien. Es kracht und dann steht er da, als hätte er sich gerade aus der 4. Dimension materialisiert. Wenn er zum Feierabend nach Hause kam, konnte ich nie sicher sein, ob er die Wohnungstür aufgeschlossen oder eingetreten hatte. Meine Mutter hätte Räumebetreterin werden können. So toll machte sie das. Sie könnte in Stadtillus annoncieren, betrete ihre Räume, Preis nach Vereinbarung. Ich sage Ihnen, diese Mutter musste man bewundern. Dieser Mutter musste man dankbar sein. Dieser Mutter musste man sich würdig erweisen. Man musste bloß das Zeug dazu haben. 2. Kapitel, worin der Held große Erwartungen weckt und sie sogleich schmählich enttäuscht. Es kann doch nicht alles schlecht gewesen sein. Sie werden noch merken, Helden wie wir haben so unsere Lieblingssätze. Natürlich musste ich nicht in den Kindergarten. Dafür war ihr einziger Sohn Klaus meiner Mutter viel zu schade. Schließlich hatte ich ein richtiges Zuhause, wo ich glücklich sitzen und stundenlang mit Buntstiften hantieren und Bilder malen konnte. Und wenn Mama dann nach Hause kam... Hallo, hallo, was hat denn unser kleiner Indianer heute gemalt? Hm? Dann geriet sie immer wieder in Verzückung. Sie strahlte, sie lachte, sie lobte. Und wenn mein Vater Feierabend hatte, präsentierte sie ihm überschwänglich meine Malbilder, auch wenn es vielleicht nicht gerade das war, was er von mir erwartete. Es kann doch nicht alles schlecht gewesen sein. Dann die Schule. Lauter Kinder, die seltsame Lautfolgen vom Stapel ließen. Mach ma hinten mein Hemde sauber, damit meine Mutter nicht meckert. Und dann endlich der Mühenlohn. Ein neuer Direktor kommt in die Schule. Sinnvolle Freizeitbeschäftigung ist nach seinem Verständnis nur innerhalb von Arbeitsgemeinschaften denkbar. Ich neige der AG Segeln zu, werde jedoch durch meine Mutter vor eingeklemmten Fingern und tückischen Holzsplitterverletzungen bewahrt und lande in der AG Junge Naturforscher, wo wir prompt einen Experimentierbaukasten Akustik entwickeln, der zur Messe der Meister von morgen präsentiert wird. Kreismesse, Bezirksmesse. Ich, Klaus Ulst, 9 Jahre alt, Schüler der 3. Klasse, werde als Standbetreuer eingesetzt. Und jetzt kommt's. Die Messe soll mit einem Rundgang wichtiger Repräsentanten eröffnet werden. Ich lerne meinen Text. Man überprüft, ob mein Hemd richtig zugeknöpft ist. Ein paar dicke, schwitzende Männer nähern sich. Einer erzählt einen Witz, die übrigen konkurrieren um das anbiedernste Lachen. Zwei Fotografen gehen in Stellung. Der Witzeerzähler klopft mir auf die Schulter und resümiert. Ja, dann mal weiter so. Am nächsten Tag war ich in der Berliner Zeitung. Meine Mutter kaufte gleich 30 Exemplare und schickte mich nach weiteren 10. Wenige Tage später war ich sogar auf der Titelseite der NBI, der auflagenstärksten Illustrierten, neben einem der wichtigsten Männer des Landes. Das Telefon hörte nicht auf zu klingeln. Ja, der Klaus. Als die Pionierzeitung Trommel nachzog und einen ganzseitigen Artikel über mich brachte, war meine Mutter schon so abgestumpft, dass sie nur noch 8 Trommeln kaufte. Endlich konnte ich ihr in die Augen sehen. Mein Direktor setzte einen Auszeichnungsappell an. Man sah mir hinterher. Man raunte sich zu. Das ist der. Solange ich an diese Schule ging, hing die NBI-Titelseite gerahmt im Foyer. Und wenn das so losging, was konnte dann noch alles aus mir werden? Ich fühlte mich mindestens als zukünftiger Nobelpreisträger. Falls ich gerade nichts anderes zu tun hatte, konnte ich ja schon mal ein bisschen an meiner Dankrede arbeiten. Und damit das klar ist, natürlich ist ein zukünftiger Nobelpreisträger artig. Natürlich zieht ein zukünftiger Nobelpreisträger gelassen den Vorhang vorm Schulregal zu und hört hin, wenn man ihm was sagt. Es kann doch nicht alles schlecht gewesen sein. Das Dumme war bloß, falls ich nicht gerade ein Genie war, war ich ein Versager. Meine Eltern. Es war so verdammt einfach, sie zu enttäuschen. Man konnte vergessen, die Wohnung abzuschließen und gesetzlosen, womöglich sogar tätowierten Kreaturen Tür und Tor zu öffnen. Man konnte seine Sachen verlieren. Handschuhe, Mützen, Turnbeutel, den Regenumhang oder den Schlüsselbund. Man konnte im Klo vergessen zu ziehen oder, falls man es nicht vergaß, trotzdem auffällige Gerüche zurücklassen. Man konnte die Seife für oben und für unten verwechseln. Und das war leider noch lange nicht alles. In der 2. und 3. Klasse, als ich zum Schwimmunterricht ging, in dieser Zeit erfuhr ich von meiner Mutter alles, was ich je über Fußpilz wissen würde, unterteilte uns der Schwimmlehrer in Nichtschwimmer, Flachschwimmer, Halbschwimmer und Schwimmer. Ich konnte das überhaupt nicht witzig finden, denn ich war ein Flachschwimmer und blieb es. Die anderen Flachschwimmer stiegen zu Halbschwimmern und Schwimmern auf, nur ich machte keine Fortschritte. Und als wir eines Abends am Esstisch saßen, dem Forum für die Begebenheiten des Tages, und mein Vater meine Mutter fragte, »Na, geht sein Schwimmen voran?« musste ich wahrheitsgemäß antworten, »Ja, ich bin der letzte Flachschwimmer.« Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin der letzte Flachschwimmer. Stellen Sie sich den Untergang der Titanic vor. Die Nichtschwimmer wissen, was sie erwartet, setzen sich mit Smoking in den Salon, paffen Zigarren und gehen mit einem entspannten Lächeln unter. Die Halbschwimmer halten sich im Wasser, bis Rettung naht. Und die Schwimmer, die können gar nicht untergehen. Die sind unsinkbar. Die schwimmen, bis sie Land erreichen. Bloß der Flachschwimmer. Der planscht eine hoffnungslose halbe Minute im Atlantischen Ozean, bevor er ruhmlos absäuft. Was ich damit sagen will: Es gibt Genießer, es gibt Kämpfer und es gibt Könner. Und dann gibt es Flachschwimmer. Einer davon bin ich. Wie wird meinem Vater wohl zumute sein, wenn er beim Mittagessen im Kollegenkreis einräumen muss, dass sein Sohn der letzte Flachschwimmer ist? Nein, Papa. Das habe ich nicht gewollt. Warum bloß mache ich in einer Tour irgendetwas falsch? Und was war das eigentlich, was ich in einer Tour falsch machte? Eines Abends im Ferienlager hörte ich zu, wie die 12-Jährigen den Gedanken einmal konsequent zu Ende dachten, dass 9 Monate vor der Geburt auch eine Zeugung stattgefunden haben muss. Dabei wurden die herrlichsten Szenarien entworfen. Es geschah in einer romantischen Sommernacht. Ich bin das Kind der Frühlingsgefühle. Ich wurde in einer verschneiten Berghütte gezeugt. Und so weiter. Die anderen Jungen konnten sich die tollsten Vorstellungen machen, während ich zu rechnen begann. August minus 9 Monate macht November. Was ist um den 20. November? Die Antwort wurde mir so laut entgegengekräht, dass es sogar die 13-Jährigen im Nachbarbungalow hörten. Am nächsten Tag beim Frühstück standen die an unserem Tisch und wollten wissen, wer der Totensonntagsfick sei. Der da, der ist ein Totensonntagsfick. Es war zum Heulen. Ich war der Sachenverlierer, ich war der letzte Flachschwimmer und ich war der Totensonntagsfick. Ich Klaus Ulst. Das Titelbild. Hören Sie mal. Klaus Ulst. Da ist alles drin. Einen passenderen Namen für mich kann es gar nicht geben. Schon dieser verunglückte Vorname. Klaus. So lieb und brav und so langweilig. Reimt sich auf Maus und Haus. Als ich mich bei meiner Mutter beschwerte, rieb sie mir 5 Jahre lang jeden Prominenten namens Klaus unter die Nase. Klaus Mann. Klaus Kinski. Klaus Feldmann. Ich weiß wirklich nicht, was du hast. Das ist doch ein sehr schöner Name, hm? Sie ist fein raus. Sie hat einen wunderbaren Vornamen. Sie hat den wunderbarsten Vornamen, den sich eine Frau nur wünschen kann. Luzi. Luzi, mein Gott, wenn ich sie wäre, dann hätte ich einen Schrank voller T-Shirts mit dem Aufdruck Hurra, ich heiße Luzi. Aber Klaus, mein Nachname, erinnert mich an meinen Vater. Denn Ulst hat gleich 2 Geräusche, die zu meinem Vater gehören. Zum einen das Aufstöhnen, wenn ihm eine meiner Hornochsentaten zu Ohren gekommen ist. Ugh. Zum anderen sein Fußbad, das aufs Straßenpflaster geschüttet wird. Lst. Und diese Assoziation ist noch harmlos. Denn Ulst ist eigentlich ein Menetekel, um mal ein Lieblingsrenommierwort meiner Mutter einzustreuen. Sehen Sie sich doch nur diesen einsamen Vokal an, der unter der Last der Konsonanten ächzt. Das arme U kann schon nicht mehr, aber trotzdem werden ihm immer noch ein paar Konsonanten mehr draufgepackt. Genau nach diesem Prinzip hat mich meine Mutter erzogen. Ihre Ansprüche ruhten nie. Was dabei rauskommt, sind sie gerade dabei, gründlich kennenzulernen. Das Fatale war nämlich, dass ich Erziehung mit Zuwendung verwechselte. Sie auch. Mein Vater hatte mich aufgegeben. Meine Mutter hatte mich noch nicht aufgegeben. Bloß, wenn sie im Zuge immer neuer Pleiten meinerseits nicht umhinkam, ihre Meinung zu ändern? Mama, Papa, ich bin klein, dumm, ahnungslos, fehlentwickelt, minder bemittelt, unwürdig, begriffsstutzig, ungeschickt und schwach. Bitte gebt mich trotzdem nicht auf. Wenn ihr wollt, gebe ich mein Bestes, um doch noch Nobelpreisträger zu werden. Es kann doch nicht alles schlecht gewesen sein, oder? Drittes Kapitel. Worin der Held afrikanische Verhältnisse und griechische Statuen kennenlernt, Kati, die Eiskunstläuferin und die Vorzüge gemusterter Bettwäsche. Durchwimmelt von Bakterien und Keimen aller Art, steckte die Welt auch sonst voller Gefahren. Und doch musste der kleine Klaus die große Hoffnung und herbe Enttäuschung seiner Eltern ins Kinderferienlager. Mama brachte ihn zum Bahnhof und küsste ihn ab. Papa versorgte ihn mit dem Rat, möglichst selten seinen Koffer zu öffnen. Und wenn, dann nur so weit, dass niemand hineingucken kann. Denn es gibt überall Diebe. Und was stellt sich bereits am ersten Abend heraus? Der kleine Klaus ist unter neue Experten geraten, die den Puller einvernehmlich Pimmel nennen und eifrig und sachkundig die Pimmelgröße ihrer Väter diskutieren. Am allerersten Abend. Was war bei denen zu Hause sonst noch üblich? Ich wollte es gar nicht wissen. Die wahren Verhältnisse auf Erden waren schockierender, als ich gedacht hatte. Und dein Vater? Die Wahrheit war, ich hatte keine Ahnung vom Schwanz meines Vaters. Naja, ich habe mal einen Film gesehen. Im Fernsehen. Mit nackten Negern aus Afrika. Und da hatten die Männer so eine lange. Wie lang? So. Ja, und so dick. Ist ja auch nicht mehr als bei meinem Vater. Genau wie bei meinem. Und bei meinem auch. Wie bitte? Ich kam ins Grübeln. Wenn all diese Väter... Ist auch mein Vater unten wie ein Afrikaner? Und wenn ich mal ein Mann bin, mein niedliches kleines Zipfelchen wächst nicht brav mit und wird ein etwas größeres Zipfelchen, sondern ich werde untenrum jenen Wilden gleichen, die ums Feuer tanzen und ihre Speere schwingen. Du, sag mal, wird meiner auch mal so einer? Klar. Ich wusste nicht, wieso die das wussten. Aber ein paar Wochen später stand ich das erste Mal in der Dusche eines Schwimmbades, umgeben von Männern, und musste sehen, dass in einer ganz gewöhnlichen Berliner Schwimmhalle afrikanische Verhältnisse herrschten. Was es nicht alles gibt. Beim Abendbrot brachte ich das Thema zur Sprache. Wenn ich ein Mann bin, habe ich dann auch so einen großen Puller? Mein Vater stellte seine Tasse ab, dass es klirrte, und sah mit höhnischem Triumph meine Mutter an. Also, wie kommst du denn darauf? Die im Ferienlager wussten alles darüber und im Schwimmbad habe ich es auch gesehen. Ach so, im Ferienlager. Sie lächelte ihr, ach du mein kleines Dummerle, Lächeln. Das finden die wohl interessant, hm? Die wissen sowas. Ich weiß sowas nicht. Ich will auch sowas wissen. Aber Klaus, wie oft waren wir mit dir im Museum? Sie meinte, es ist kaum zu glauben, sie meinte damit die antiken Statuen. Diese maßlos untertriebenen Darstellungen, als wären die Götter gerade eiskalten Fluten entstiegen. Aber die sind doch viel kleiner als in Wirklichkeit. Auf sowas achtest du? Bei den Statuen im Museum ist er deshalb so klein, weil die Künstler den menschlichen Körper möglichst schön darstellen wollten. Man nennt das Schönheitsideal. Hm? Na, ist das ein Salto? Sie holte das Lexikon aus dem Bücherschrank und zeigte mir Abbildungen muskulöser Athleten, an denen tatsächlich ein putzig Pimmelchen spross. Oh, dass sie immer so scheißunschuldig tat. Meine Mutter. Sie sprach Sex nur mit stimmhaftem S. Sex. Sexidol. Homosexuell. Sexfilm. Ihre schaurigste Kreation war... Wollen Sie es wirklich hören? Bitte sehr. Ihre schaurigste Kreation war... Sexy. Da kriegen selbst hartgesottene Triebtäter keinen mehr hoch. Sexy. Stellen Sie sich vor. Calgary, Olympische Spiele 1988. Wir sitzen nachts um 4 vor dem Fernseher. Katharina Witt schwebt wie eine Prinzessin über das Eis. Das Eis schmilzt demütig unter ihren Kufen. Und selbst die Scheinwerfer unter dem Hallendach sind stolz darauf, in Katis Strass glitzern zu dürfen. Da hält meine Mutter den Augenblick für gekommen, einen tiefen Blick in die Seele des Mannes zu werfen. Und? Findest du sie sexy? Ach, Mama, wenn du wüsstest... Ein Ferienlager später musste ich die nächste Ungeheuerlichkeit einstecken. Bumsen ist Kindermachen. Hast du es jetzt kapiert? Also der Vater muss seinen Pisser in die Muschi der Mutter stecken. Und dann tut er ihr das Kind da rein. Den Samen. Was? Was hatten diese Kinder denn für Eltern? Was mein Vater nie herzeigt und was meiner Mutter ein eigenes Stückchen Seife wert ist, das stecken die sich gegenseitig rein? Ich lag wach und dachte nach. Meine Eltern haben gefickt. Möglicherweise sogar miteinander. Meine Lehrer haben gefickt? Die ganze Menschheit war das Produkt zahlloser Ficks? Klang das wirklich wahrscheinlich? Wie sollen denn die Urmenschenmänner auf die Idee gekommen sein, ihre Urpimmel in die Urmösen zu halten? Ich spürte meine Aufgabe. Ich würde Wissenschaftler werden. Ich würde die Menschheit von dem Aberglauben befreien, dass Pimmel in Mösen gesteckt werden müssen, um Kinder zu zeugen. Und es wird in allen Ländern ein großes Aufatmen geben. Nie wieder ficken. Sie sehen, ich wusste wirklich alles über Sex. Und dann kriegte ich, wir guckten fern, und Dagmar Frederik warf O.F. Weitling gerade einen verheißungsvollen Blick aus den Augenwinkeln zu, meinen ersten Steifen. Meinen ersten Ständer. Meine erste richtige Latte. Ich verzog mich ins Bad, aber ehe ich ihn in Ruhe untersuchen konnte... Klaus! Warum schließt du ab, hä? Ja, verdammt, warum schloss ich ab? Gleich fertig. Ich hatte keine Ahnung, wie man einen Steifen wieder los wird. Komm, mach auf, du schließt doch sonst nie ab. Ich schloss auf und versuchte, an ihr vorbeizuschlüpfen. Aha. Hast du wieder dran rumgespielt, hm? Nein, das kam von allein. Erzähl doch nicht. Von diesem Tag an nahm ich den Kampf auf. Ich kämpfte mit Kaltduschen und mit Kopfrechenaufgaben. Schon die Pausenlatte war schrecklich genug. Wie würde sie erst am Hochreck abstehen? Ich kämpfte, indem ich meine Flüssigkeitsaufnahme reduzierte. Jahrelang stand ich am Rande des Nierenversagens. Ich kämpfte verbissen und hatte nur mäßigen Erfolg. Blieb das Wichsen, aber da war ich dagegen. Gewichtige ethisch-moralische Gründe hielten mich davon ab, seit mein 14-jähriger Freund Martin, gegen den ich täglich Schach spielte und dem ich meinen Technikus lieh, eines Tages angeboten hatte, einige Samenfädchen zutage zu fördern, sofern ich mich dafür interessiere. Ich sagte, oh ja, zeig mal her. Martin beschaffte sich am Bootsverleih ein Ruderboot, ruderte mit mir auf den See und machte sich an die Arbeit. Er saß hinter mir, und als ich mich umdrehte, sah ich ihn besessen wichsen. Das hatte ich nicht gewollt. Ich meine, er war Radiobastler. Er hatte mir mit einigen sachlichen Handgriffen gezeigt, wie man im Radio den Polizeifunk einstellt. Ich hatte strenge Sachbezogenheit erwartet, gerade weil man mit so einem Schwanz nicht herumspielen darf. Und nun das. Martin hatte den Kopf zur Seite gelegt und biss sich angestrengt auf die Unterlippe. Dann legte er eine Pause ein und bat mich, sein ABBA-T-Shirt anzuziehen, aber verkehrt herum, mit dem Bild auf dem Rücken. Die Blonde. Genau. Ich wette, er wedelte der Blonden zu. Dann kündigte er mit einem sachlichen "Jetzt" das Finale an. Ich holte die Ruder ins Boot und sah zu, wie 50 Millionen Samenzellen auf seinen Oberschenkel kleckerten und dort schmählich verreckten. Nein, Mama, das musste nicht sein. Dafür musste anscheinend etwas anderes sein. Eines Morgens wachte ich auf und fand meine Schlafanzughose feucht. 50 Millionen, nun war ich also soweit. Es ließ sich nichts dagegen tun, außer wichsen. Und das kam für mich nicht in Frage. Masturbation. Schon der Begriff klang wie Paragraph 412 des Strafgesetzbuches zwischen Paragraph 411 Korruption und 413 Kollaboration. Oder oh, na, nie. Bloß von der guten alten Selbstbefriedigung war komischerweise nie die Rede. Infolgedessen war es nur eine Frage der Zeit, dass meine Mutter nach dem Wechseln der Bettwäsche mein schönes, frisches, weißes Laken betrachtete und mich bat, wie sie mich immer bat, wenn sie nichts Unmögliches verlangte. Klaus, du musst es ja nicht jede Nacht machen, hm? Ich machte es in keiner Nacht. Niemals. Es passierte jede Nacht, ja doch. Aber es war nicht meine Schuld. Ich erwog, in Windeln zu schlafen. Dann kam ich auf die Idee, mir einen Scheuerlappen in die Schlafanzughose zu stecken, und zwar einen grauen, der kaschierte die Flecken am besten. Wenn ich ihn trocknen wollte, ich hatte keine Lust, mich mit einem samendurchfeuchteten Scheuerlappen ins Bett zu legen, breitete ich ihn über einer Fahrradfelge aus, die ich eigens zu diesem Zweck neben meinem Bett platzierte. Sie sehen, ich bin nicht umsonst der Sohn einer Hygienegöttin. Sag mal, Klaus, was ist das da an deinem Bett, hm? An meinem Bett? Ja, du weißt schon, was ich meine. Nein. Klaus, bitte, an deinem Kopfende. Das ist ein Putzlappen. Also nun stell dich nicht so an. Hatten wir nicht gesagt, dass du nicht Fahrrad fahren willst? Will ich ja auch nicht. Und? Was hat dann eine Felge in deinem Zimmer zu suchen? Ach, die Felge, Archie, die liegt nur so da. Klaus, ich möchte nicht, dass du jetzt anfängst, dir ein Fahrrad zu bauen. Es gibt so viele Verkehrsopfer, die Radfahrer sind. Und ich habe selbst erlebt, wie schnell ein Radfahrer unter die Räder kommen kann. Ich will mir ja auch kein Fahrrad bauen. Dann schaff die Felge fort. Tja, Gott sei Dank half mir der Zufall. Ein Textilgestalter, der mit meiner Problematik bestens vertraut gewesen sein muss, hatte ein Dessin in Tarnfarbe kreiert. Weiße Bettwäsche mit unregelmäßig aufgedruckten bräunlichen Flecken der üblichen Größe und in reichlicher Anzahl. Die Kombination hätte die Bezeichnung Garnisonspuff verdient. Ich kaufte 4 Garnituren auf einmal. Toll, nicht? Ich war 16 Jahre alt, ohne eigenes Einkommen, und ich kaufte mir 4 Garnituren Bettwäsche im Gesamtwert von 260 Mark, wofür ich mir auch 800 Scheuerlappen hätte kaufen können. Natürlich wollte ich das nicht zugeben und erzählte beim Abendbrot, die Bettwäsche bei einem Preisausschreiben gewonnen zu haben. Bei was für ein Preisausschreiben? Eine Schachaufgabe, matt in 2 Zügen. Und welche Zeitung? NBI. Was, und da hast du mitgemacht, um Bettwäsche zu gewinnen? Bettwäsche. Darauf lief seine Vernehmung hinaus. Er glaubte, da stand, als Preise winken Bettwäschegarnituren, was ein subversiver Akt war, da die am heißesten diskutierte Versorgungskrise der jüngeren Vergangenheit eine Bettwäschenkrise war. Bettwäsche war ein Synonym für die Unfähigkeit der Planwirtschaft. Also Bettwäsche ist was Besonderes, gerade weil es nichts Besonderes sein darf. Er würde in der Redaktion anrufen. Er würde zu hören bekommen, dass niemals Bettwäsche als Sachpreis ausgegeben wurde. Er würde daraufhin wittern, dass er einer ungeheuerlichen Verschwörung auf der Spur ist und den ganzen Berliner Verlag auseinandernehmen. Na, ich habe sie nicht direkt gewonnen. Ich habe sie selbst gekauft. Aber wieso kaufst du dir denn Bettwäsche? Das ist eine sehr gute Frage, Mama. Warum kaufe ich mir wichsfleckengemusterte Bettwäsche? Ja, weil mir das Muster gefallen hat. Ja, wirklich? Na, ich weiß nicht. Vielleicht ja als Tapete. Ja, oder als Briefpapier. Ja, genau. Es hat so was Dezentes. Hm? Es war so unglaublich dezent. Es war so dezent wie meine ganze Jugend. Viertes Kapitel. worin der Held mit Teddy und Trompeten hinaus in die blaue und die rote Welt zieht. Ein wichtiges Kapitel. Und fast hätte ich es unterschlagen, mein Weltbild. Und dabei hatte ich nicht ein Weltbild, ich hatte vier. Wenn Sie Weltbild wörtlich nehmen. Meine Weltbilder waren von 1914, 1922, 1949 und 1975. Und sie waren auf der Innenseite vom Schulatlas abgedruckt. Der weltweite Vormarsch des Sozialismus und der Zerfall des imperialistischen Kolonialsystems in Asien und Afrika. Die sozialistischen Länder waren natürlich rot gedruckt. Grün waren junge Nationalstaaten. Grün war fast schon rot, weil Tomaten zum Beispiel ja auch erst grün sind, bevor sie reif und rot werden, klar. Und nun zur negativen Seite des Spektrums, zur ultravioletten sozusagen. Da war dunkelblau für die kapitalistischen Länder. Hellblau hingegen waren die Kolonien, was ich so deutete, dass diese Länder kapitalistisch sein müssen, aber es eigentlich nicht wollen. Als letztes schließlich die abhängigen Länder, die waren ocker. Die Welt von 1914 war riesiges Ödland. Dunkelblau vom Atlantik bis zum stillen Ozean mit großen ockerfarbenen Flecken dazwischen. Afrika, ein Kontinent im wässrig-blauen Wimmern. Nur Liberia und Äthiopien waren ocker. Der unterste Zipfel war dunkelblau. Auch Asien war von Kolonien übersät. China war abhängig. Es war eine Schande, so groß und trotzdem abhängig. Die Welt von 1914 war in einem erbärmlichen Zustand, das sah man auf den ersten Blick. Aber dann, 1922, endlich etwas mehr Farbe. Es gab die Sowjetunion. Und das war kein zaghafter roter Tupfer, das war ein Riesenflecken, neben dem sich viele kleine dunkelblaue Länder ziemlich verloren tummelten. Ja, da war ja nun der Gegensatz von Blau und Rot. Ansonsten blieb im Weltbild von 1922 alles beim Alten, besonders in Afrika. Liberia und Äthiopien waren noch ocker. Doch 1949 sah es für Blau wirklich trüber aus. Nach Westen war Rot fetter geworden. Und auch China hat es endlich geschafft, ja? Der Sozialismus machte es sich langsam bequem auf der Weltkarte. Auch Grün war mittlerweile im Geschäft und nicht so knapp. Indien, Pakistan, Indonesien. Aber leider waren Liberia und Äthiopien noch ocker. Wie überhaupt Afrika in einem beklagenswerten Zustand war. Immer noch wie 1914. Aber das sollte sich ändern. 1975 ist fast der ganze Kontinent grün. Sogar Liberia und Äthiopien. Und ein kleines Fenster zeigt es an, auch in Amerika gibt es einen ersten roten Tupfer. Kuba! Lange kann es nicht mehr dauern, bis der blauen Seite die Puste ausgeht. Außerdem muss sie schon zu übelsten Tricks greifen. Namibia zum Beispiel hat ocker, dunkelblaue Querstreifen. Häftlingslook auf der Landkarte. Offensichtlich wollte ein einziges Land nicht von hellblau zu grün, wie alle anderen, sondern zu dunkelblau. Aber dazu hat die Kraft nicht ausgereicht. Also, ich würde mein Geld nicht auf blau setzen. Ich nicht. Ich war ja zum Glück auf der roten Seite, der erfolgreichen. Ich war schon da, wo die anderen erst noch hin müssen. Beim Ausdauerlauf war ich immer der Letzte, wenn ich überhaupt durchhielt. Ich war der letzte Flachschwimmer und beim Fußball meistens in der Verlierermannschaft. Aber ein Blick auf die vier Weltkarten genügte, um mich zu trösten. Oder Ernst Thälmann. Vermutlich habe ich das erste Mal von ihm gehört, als ich in die Pionierorganisation Ernst Thälmann aufgenommen wurde. Das war in der ersten Klasse. Und ich erfuhr, die Arbeiter nannten ihn Teddy. Das hat mich sehr bewegt. Ich liebte meinen Teddy schließlich auch. Später wollte ich natürlich alles über diesen Teddy erfahren und holte mir aus der Kinderbibliothek, was ich kriegen konnte. Eine Geschichte? Darf ich? Eine. Also, Teddy beim Hofgang. Er, Häftling in Moabit, jahrelange Einzelhaft, und als er das erste Mal Hofgang hat, allein natürlich, da bemerken die Häftlinge, wer da seine Runden dreht. Es war streng verboten, miteinander Kontakt aufzunehmen. Und mit den Faschisten war nicht zu spaßen. Und trotzdem hat ein Häftling durch die Gitterstäbe hindurch auf den Hof gewispert. Rotfront, Teddy! Ein Lächeln huschte über Teddys Gesicht. Er hob unmerklich die Faust und flüsterte zurück. Rotfront, Genosse. Doch da hörte er schon von einem anderen Zellenfenster. Rotfront, Teddy! Und auch diesen Häftling grüßte Teddy mit Rotfront, Genosse. Und hob seine Faust leicht im Handgelenk. Teddy! Rotfront! Und bei seiner letzten Runde wurde aus allen Fenstern Rotfront-Teddy geflüstert. Rotfront. Und er grüßte flüsternd zurück. Rotfront, Genossen! Nein, brechen konnten die Faschisten unseren Teddy nicht. An einem 18. August, das war der Todestag von Teddy, im Ferienlager beim Abendappell lernte ich dazu das Lied vom kleinen Trompeter. Und zwar in dem Jahr, als ich über die wahre Pimmelgröße aufgeklärt wurde. Es war ein herzerweichendes, trauriges Lied von einem kleinen, lustigen Freund, der, als man in einer friedlichen Nacht so fröhlich beisammen saß, von einer feindlichen Kugel getroffen wurde, die sein Herz durchbohrte. Naja, also der sich bei einer Saalschlacht vor Thälmann stellte, als jemand mit der Pistole auf ihn zielte. Der Schuss fiel, der kleine Trompeter wurde getötet, Thälmann passierte nichts. Da kam eine feindliche Kugel bei einem zu fröhlichen Spiel, mit einem tapferen Lächeln, und der kleine Trompeter, der fiel, mit einem tapferen Lächeln, und der kleine Trompeter, der fiel. Ein lustiges Rotgardistenblut. Klein war ich auch. Vielleicht nicht gerade lustig. Ich hätte Ihnen gerne das Lenin-Denkmal gezeigt. Leider abgerissen. Am Fuße des Lenin-Denkmals wurde mir, als ich 10 Jahre alt war, das rote Halstuch umgebunden. Da stand ich also neben ihm. Ein Zwerg neben dem Giganten, der da steht und in die Ferne blickt, die nur er sieht. So eine muss doch jedes dieser unbedeutenden Menschlein da unten am Fuße des Sockels sein unbedeutendes Leben opfern. Kriegen Sie keinen Schreck. Ich muss jetzt wieder von meinem Schwanz reden. Ich habe nämlich den kleinsten, den man je gesehen hat. Jedenfalls habe ich nie einen kleineren als meinen eigenen gesehen. Was das heißt? Zum kleinen Trompeter gehört eine kleine Trompete. Und ich hatte die kleinste Trompete. Der Kreis schloss sich, als ich von der Theorie der Wiedergeburt hörte. Dalai Lama und so. Ich sah meinen Schwanz. Ich sah das Lenin-Denkmal. Und ich ahnte etwas. Ich war der kleine Trompeter. Wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein. Auf der Welt. Fünftes Kapitel. Worin der Held die Fußstapfen seines Vaters entdeckt und beherzt in sie hineintritt. Ruhm und Ehre unseren Ferienlagern. Die Ferienlager haben mein Leben verändert, ich sagte es schon, aber ich habe Ihnen noch nicht alles erzählt. Also, wir saßen wieder mal am Lagerfeuer. Neben mir ein Lehrer, der mir die Idee schmackhaft zu machen versuchte, mein Abitur an der Berliner Mathe-Spezialschule, der Heinrich-Hertz-EOS, abzulegen, meiner Mutter zufolge, passend zu ihrem Sohn Klaus, eine Elite-Schule. Dasselbe hatte er auch 2 anderen Jungen vorgeschlagen, von denen der eine ununterbrochen lächelte und der andere ununterbrochen popelte. Wir 4 hockten also zusammen und irgendwann fragte der Lehrer den Lächler: Was ist denn eigentlich dein Vater? Mein Vater ist bei der Stasi. Und dann fragte er den Popler: Und deiner? Meiner auch. Ja, wo war ich denn? Ist denn die Welt voller Mitarbeiterkinder? Ich beschloss, ihnen nach Kräften aus dem Wege zu gehen. Und was ist dein Vater? Und dann fragte er mich. Mein Vater ist im Außenhandelsministerium. Der Lächler lächelte und der Popler popelte. Dann stand der Lehrer auf und klopfte sich den Wald von der Hose. Dann werd ich mal. Das Holz knackte im Feuer, Funken stoben in Schwärmen dem Nachthimmel entgegen. Er trollte sich und ließ mich mit den beiden Stasi-Söhnen allein. Ach komm, dein Vater ist doch auch bei der Stasi. Nein. Nein, ist er nicht. Ich wusste, er hatte recht. Sie hatten ja immer recht, diese Ferienlagertypen. Sie waren mir immer um eine böse Wahrheit voraus. Männer haben so einen Schwanz und mit dem fahren sie in Mösen ein, sofern sie ihn sich nicht blasen lassen. Es lässt sich nicht bestreiten. Und wenn es Menschen gibt, die sich freiwillig Scheiße in den Mund stopfen, wenn alles möglich ist, warum soll dann nicht auch mein Vater bei der Stasi sein? Natürlich war er, als ich ihn böse, sehr böse, fragte: Sag mal, wo arbeitest du eigentlich? Da reckte er sich, verschränkte die Arme hinter dem Nacken und grinste mich an. Na, endlich hast du es rausgekriegt. Und für dieses Grinsen hasse ich ihn wirklich. Dieser Scheißtyp, der mein Vater war, hielt mich für einen Versager, weil ich ihm seinen Außenhandelsjob abgekauft habe. Und mit dem gleichen Grinsen klappte er ein paar Jahre später die Zeitung herunter und sagte: Sag mal, du fängst doch auch bei uns an. Ich? Ich meine, er meinte doch mich, oder? Hielt er mich wirklich für fähig, dasselbe zu machen wie er? Dann glaubte er vielleicht doch an mich. Ich hatte den widerwärtigsten Namen. Ich war der schlecht informierteste Mensch. Ich war ein toten Sonntagsfick und letzter Flachschwimmer. Ich konnte mir nicht mal einen runterholen, aber ich durfte zur Stasi. In meiner Abiturzeit gab ich mich auf Geheiß meines Vaters als Offiziersbewerber aus. Als ich gemustert wurde, tuschelte die Musterungskommission und ich überlegte, was man wohl über mich tuscheln könnte. Ah, das ja, ist er also. Hab schon von ihm gehört. War für heute angekündigt. Ich habe mir eigentlich ganz anders vorgestellt. Schließlich wurde ich nach Hause geschickt. Sie bekommen Nachricht. Ein paar Monate später saß ich wieder im Wehrkreiskommando im Zwiegespräch mit einem Instrukteur der Staatssicherheit, der irgendwie der kleine Junge geblieben war, der stolz ist, wenn er sich alleine die Schuhe zubindet, weshalb ich ihn Schnürsenkel taufte. Herr Schnürsenkel also saß allein am Konferenztisch und als ich eintrat, zeigte er mir seinen Klappfix und lächelte ein Lächeln, mit dem ich noch hunderte Male angelächelt werden sollte. Ich habe nie begriffen, was es bedeutet. Tja, Sie wollen also gar nicht Offizier der Nationalen Volksarmee werden, wenn unsere Informationen stimmen, aber unsere Informationen stimmen immer. Wirklich raffiniert, wie Herr Schnürsenkel Eindruck auf mich machte. Sie bekommen heute Ihren ersten konspirativen Auftrag von uns. Was? Ich? Heute? Konspirativ? Auftrag? Den ersten von uns? Da war es um mich geschehen. Wir brauchen dich, hörte ich jemanden rufen, der unsichtbar hinter Herrn Schnürsenkel stand und anscheinend große Dinge mit mir vorhatte. Du gehörst zu uns. Kümmern Sie sich um eine Legende. Eine Legende? Grandios. Ein Mann geht durch die Stadt und keiner weiß, wer er wirklich ist. Kennen Sie die Seeräuber Jenny von Brecht und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden? Ich, als lebende Legende, unterwegs in historischer Mission, das hatte ich mir schon immer gewünscht. Und wie lange soll die Legende halten? Ich meine, wann kommen Sie wieder auf mich zu und... Fragen Sie nicht. Alles, was Sie wissen müssen, sagt man Ihnen. Keinerlei Gespräche, Bemerkungen oder Andeutungen über Ihre Tätigkeit. Sie wissen doch, wo Sie jetzt sind. Sie wissen doch, wo Sie jetzt sind. Dabei wusste ich weder, wo ich war, noch wer ich war. Fest stand bloß, ich war einer von denen. Und ich war einer von uns. Ich war einer von denen, weil ich einer von uns war. Kind meiner Eltern, Schüler meiner Lehrer, Leser unserer Bücher. Klein Kläuschen, der es irgendwie hinkriegen will, alles richtig zu machen. Von den einen verdorben, von den anderen im Stich gelassen. Und erst, als ich endlich ihr übelster Zombie war, reichte es meinem Schwanz endgültig und er tat, was ich längst nicht mehr wagte. Er hob den Kopf. Er hob den Kopf so gründlich, dass die Mauer einfiel. I like it. I like it. Sechstes Kapitel, worin der Held beinahe in Sex und Drugs und Rock'n'Roll und dazu gehen droht, jedoch rechtzeitig wieder herausgezogen wird. Rechtzeitig wieder herausgezogen wird. Vorläufig war ich also bei der Stasi. Bloß... War das die Stasi? War das militärische Ausbildungslager Freien Brink? Waren die 600 Rekruten in Kampfanzügen und mit einmal täglich Probealarm? War das die richtige, die echte, die sagenumwobene Stasi? Gruppenausgang, Jungs! Auf geht's nach Berlin zur Mondscheinpartie! Denn es ist wieder Vollmond, lala, lala. Und euer Raimund hat eine Fahrt mit der Weißen Flotte gebucht. Fickerlaubnis erteilt! Es war die Wilhelm Pieck, das Flaggschiff. Und sie kam auf Deck gestolpert, um sich am Buffet Zigaretten zu kaufen. Mann, die Figur. Sie trug ein schwarzes Strickkleid, eng und kurz, und knallrote Pumps, mit denen sie nicht zurechtkam. Obwohl sie sich dauernd auf die Füße sah, strauchelte sie bei jedem zweiten Schritt. Sie arbeitet vielleicht in einer Fabrik und muss immer um 4:45 aufstehen. Die hat bestimmt mal rhythmische Gymnastik gemacht. Zumindest ihr Name hätte jedem Kind einer siebenköpfigen Arbeiterfamilie zur Ehre gereicht. Marina. Als sie die Zigaretten bekam, steckte sie sich gleich eine an. Und ich fühlte mich aufgerufen, ihr unseren Aschenbecher zum Buffet zu tragen, denn dort war keiner. Sie lächelte mich an und ich lächelte ein bisschen zurück. Sie zupfte mich am Ärmel und ich folgte ihr aufs Deck. Trinkst du gerne? Ich trinke am liebsten Champagner. Der Kellner brachte die Flasche. Marina klemmte sie zwischen die Schenkel, entfernte mit spitzen Fingern den Draht und begann lachend am Flaschenhals zu reiben. Schnell und fest, mein Gott. Sie machte es der Sektflasche mit der Hand. Sie wichste der Sektflasche ein. Sie schnippte ein paar Mal mit dem Daumennagel an dem Korken und dann kam er. Der Schaum schoss aus der Flasche. Hatten nicht meine Eltern zu Silvester extra immer ein Geschirrhandtuch drum gewickelt? Und sie hielt sie sich rasch an die Lippen. Und du? Und ich? Als ich sie nach 10 Minuten intensiven Hin- und Herüberlegens fragte, ob wir tanzen wollen, sprang sie auf und strahlte, als hätte ihr warmes, weiches Körperchen die ganze Zeit darauf gewartet. Mein Lieblingslied. Ich schlotterte. So ergriffen war ich. Sie hatte ein Lieblingslied. Ich würde mich niemals zu etwas unterhalb einer Lieblingsoper bekennen. Hatte sie womöglich auch eine Lieblingsfarbe? Oder ein Lieblingsessen? Ein Lieblingswort? Tüdelüdüdü. Als das Schiff angelegt hatte, nahmen wir ein Taxi und fuhren zu ihr. Angekommen, schwang sie sich auf den Küchentisch, strich mir mit spitzen Fingern über die Brust und knöpfte mir das Hemd auf. Ehe ich, Besitzer von 4 Bibliotheksausweisen, mich daran erinnern konnte, was ich übers Kleiderausziehen vielleicht mal gelesen hatte, nämlich, dass da immer ein Reißverschluss ist, der klemmt und den man... hatte sie den Reißverschluss, der klemmen könnte, schon geöffnet. Ich zog ihr behutsam das Kleid über den Kopf und tatsächlich, es kamen 2 Titten zum Vorschein. Es war also wahr. Wir zerrten ihr den Slip herunter, auf dem sie saß, und als ich in meinen Unterhosen mit den Rabenköpfen-Applikationen vor ihr stand, zog sie die Beine an, fuhr mit ihren großen Zehen zielsicher in den Gummi meiner Unterhose und zog sie herunter. Synchron dazu fädelte sie sich meinen Schwanz ein. Wo hatte sie das gelernt? Können das alle Frauen? Ich weiß nicht genau, was ich mir unter einem Geschlechtsverkehr vorgestellt hatte. Auf alle Fälle etwas, bei dem man sehr vorsichtig sein muss. Ungefähr so, als ob man jemandem einen Fremdkörper aus dem Auge entfernt. Und stattdessen? So war das also gemeint? Ich lebte immer in dem Glauben, dass man vor, während und nach dem Vögeln »Ich liebe dich« sagen muss. Vor und während war vorbei. Ich liebe dich. Nun beruhig dich mal wieder. Was? Keine Liebe? War es der pure Sex? War doch sonst nichts da. Marina stand auf, zog sich ein Hemd über und steckte sich eine Zigarette an. Dann stellte sie den Rekorder an. Sie setzte sich auf einen Küchenstuhl und hielt mir die Zigarette hin. Ich nahm einen Zug. Wow! Wir hatten gevögelt. Wir teilten uns die Zigarette danach und dazu lief Musik. Wie abenteuerlich. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Klaus, das Titelbild, tritt ins Hippie-Leben. And now the end is near, and so I face the final curtain. And that, much more than this, I did. Übrigens, Mama, wenn ich morgen zum Bockbieranstich gehe und ein bisschen Pfennigskat spiele, kommt hier einer von meinen neuen Kumpels vorbei. So einer mit einer Nixon-Tätowierung am Hals und will einen Honey für seine Sex-Pistols-LP. Hab keine Angst, der ist auf Bewährung und weiß, dass er sich nichts leisten darf, wenn er nicht wieder einfahren will. Ausformuliert war es. Musste nur noch ausgesprochen werden. Wenige Tage später hatte ich keine Freude an meinem neuen Lieblingsorgan, besonders auf der Toilette. Wer wie ich immer vor Sex gewarnt wurde, weiß, was Brennen beim Wasserlassen bedeutet. Es gibt also doch noch eine Gerechtigkeit. Ich suchte den Stabsarzt auf, ein Allgemeinmediziner mit dem schauderhaften Namen Riechfinger, die passende Einstimmung in das Vokabular, das mich die folgenden Wochen umschwirrte. Abstrich, Gonokokken, Gonorrhoe, Penicillin, Schleimhaut. Dann die Verabschiedung im Lager, 600 Rekruten, die mich darum beneiden, was für ein toller Hirsch ich bin. Und dann... Klaus. Dann war ich wieder zu Hause. Klaus, ich habe da was gefunden, als ich deine Sachen in die Waschmaschine gesteckt habe. Die Überweisung. Der Tripperschein. Sie wusste alles. Wer war es denn? Kennen wir sie? Sie heißt Marina. Na und weiter? Marina Page. Und was kannst du uns über dein Fräulein Page erzählen? Seit wann kennst du sie denn? Ein paar Stunden. Ein paar Stunden. Oh, und dann gehst du gleich mit ihr ins Bett. Ja, nun sag doch mal was dazu. Ja, es war vielleicht ein bisschen früh. Klaus, es war wirklich zu früh. Weißt du denn, wo sie es her hat? Und vielleicht hat sie es von einem Fernfahrer oder vom Ausländer oder... Genau. Und wenn sie sich nun nicht also infiziert hätte, sondern mit AIDS, dann... Ich weiß. Klaus, ich will doch bloß wissen, was du dir dabei gedacht hast. Hm? Ich habe auch noch was zu sagen. Vielleicht hat ja die Frau den Wunsch, unsere Republik zu verlassen. Vielleicht hat sie gar keine Bindung zur Republik. Kann doch immerhin sein. Erkennt sie ja kaum. Es hat schon manch einer böse Überraschung erlebt. Das stimmt, Eberhard, aber... Dann stell dir mal vor, sie kommt in den Westen und äußert in dem obligatorischen Gespräch mit feindlichen Geheimdienstleuten, dass sie Intimverkehr hatte mit dem Angehörigen der Sicherheitsorgane Klaus Ulst. Da wollen die natürlich alles ganz genau wissen. Und damit wäre er erpressbar. Erpressbar! Ich hätte jetzt aufstehen können und sagen, bitte, es ist mein Schwanz. Und es ist meine Angelegenheit, wo ich ihn reinstecke und was dran klebt, wenn ich ihn wieder rausziehe. Beispielsweise. Oder... eine andere Möglichkeit. Eberhard, bitte. Nein. Er ist im Begriff, einen großen Fehler zu machen. Er unterschätzt die Gefährlichkeit des Gegners, oder? Sie wird durch ihn schwanger, kommt daher spaziert und sagt, du willst nicht Vater werden? Dann erzähl mir mal was über deine Arbeit oder über deinen Vater. Oder ich trage das Kind aus und du darfst 20 Jahre lang zahlen. So eine ist sie nicht. Genau, ganz genau das meine ich. Ja, unterschätzt den Gegner. Eberhard, er tut's ja nicht wieder. Na, hoffentlich. Was soll denn das heißen? Na ja, also wir haben ja nichts dagegen. Wenn du uns das nächste Mal diejenige vorstellst, die vielleicht deinen Partner werden sollen, was meinst du, Eberhard? Hm? Meine Mutter strahlte. Habe ich nicht prachtvolle Eltern? Fakt ist, ich habe gefegt und überlebt. Siebentes Kapitel. Worin der Held in einem geheimnisvollen Betrieb arbeitet, der sich Post-Zeitungsvertrieb nennt, aber gar kein Post-Zeitungsvertrieb ist. Vor meiner Abfahrt aus dem Militärlager Freienbrink holte mich der Kompaniechef der Ausbildungskompanie in seine Barke, blätterte in einem Hefte und gab mir mit den Worten »Ihr Marschbefehl« einen Umschlag, in dem eine Vorladung in die Berliner Bezirkszentrale der Stadtsicherheit steckte. Dort meldete ich mich ein paar Tage später und bekam einen Klappfix und weitere Instruktionen. Sie fahren jetzt in die Riga Straße 75 in 1035 Berlin. Sie melden sich dort beim Postzeitungsvertrieb, Abteilung Allgemeine Abrechnung. Und was soll ich da? Auf jeden Fall nicht so viel fahren. Sie wissen doch, wo Sie jetzt sind. In der Riga Straße 75 war in einer Erdgeschosswohnung laut Türschild tatsächlich ein Büro des Postzeitungsvertriebs. Ich klingelte. Ein Mann Mitte 30 öffnete. Guten Tag, ich soll mich hier melden. Wer sagt das? Ich weiß nicht. Das Problem war, ich wusste nicht, ob ich bei der Stasi oder beim Postzeitungsvertrieb bin. Und worum geht es? Ich soll hier anfangen zu arbeiten, nehme ich an. Arbeiten? Bei uns? Sind Sie sicher? Martin, das ist er. Lass ihn rein. Wunderlich, Harald. Major. Ach so. Eulert, Martin, Oberleutnant. Wir gaben uns die Hand. Krabs, Gerd, Hauptmann. Wir gaben uns die Hand. Jetzt glaubte ich, die Gepflogenheiten zu durchschauen und sagte... Ulst, Klaus, Offiziersschüler. Schön. Wir duzen uns hier und nennen uns beim Vornamen. Also, draußen steht Postzeitungsvertrieb, Abteilung Allgemeine Abrechnung. Irgendwas muss man ja schreiben, sonst werden die Leute stutzig. Wir stehen in keinem Telefonbuch, trotzdem kommen manchmal Leute meistens aus der Nachbarschaft und wollen ihr Abo kündigen. Oder sie beschweren sich, dass die Abrechnung nicht gestimmt hat. Wir schicken sie dann an die richtige Adresse. Wer ein Abo bestellen will, bekommt ein Bestellformular und den Hinweis, wo es abgegeben werden muss. Es muss glaubwürdig aussehen. Genau. Bis morgen wirst du deshalb auswendig lernen, A, wo die zuständigen Postämter sind, B, wie die Fristen bei An- und Abbestellungen sind und C, wie der Abonnent am Bankeinzugsverfahren teilnehmen kann. Hier drin sind Formulare, die wir hier manchmal als Dekoration verteilen müssen, zum Beispiel... wenn Handwerker kommen. Es muss alles absolut echt aussehen. Das ist die Negation der Negationen. Es sieht absolut echt aus, ist es aber nicht. Die Negation Der Negation. Ich interessiere mich nämlich für Philosophie. Die nächsten Monate boten nahezu unablässig Gelegenheit, die Negation der Negation gründlich kennenzulernen. Beispielsweise, als ich das lästige Problem der Flugblätter wie folgt löste. Wir müssen die Vervielfältigung erschweren. Ach ja. Und wie? Keine Kopierer an Privatverkaufen. Machen wir sowieso nicht. Importverbot für Kopiertechnik. Haben wir schon. Kopierer in Betrieben und so weiter müssen gesichert werden. Über Kopien muss Buch geführt werden und sie sind genehmigungspflichtig. Sind sie bereits. Aber wie weiter? Gut. Dann dürfen wir kein Papier mehr verkaufen. Na eben. Wer braucht denn 500 Blatt Schreibmaschinenpapier? Jede leere Seite ist ein potenzielles Flugblatt. Für die Schulkinder können die Lehrer einzelne Blätter ausgeben, wenn die für den Erhalt unterschreiben. Und Briefe? Briefe? Briefpapier wird gebraucht, aber nur wenig. Es kann teuer sein. Es muss sehr teuer sein. So sind wir dem Gegner immer um den entscheidenden Schritt auf den Fersen. Ja. Als ich später Major Wunderlich am Telefon von »Jede Seite ist ein potenzielles Flugblatt« reden hörte, war ich sicher, Minister Mielke würde mich, die neue Geheimwaffe im Kampf der Systeme, demnächst zu sich bestellen und zur Eliminierung des Flugblattunwesens beglückwünschen. Vorher allerdings galt es in der Friedrichstraße, die Kunst der Observation zu erlernen, zumindest die Anfangsgründe. Also, 10:40 Uhr, UV Harpune verlässt das Haus. Weiter. Frau, circa 35 Jahre alt, Blue Jeans, Mantel, Umbrafarben. Es heißt nicht Blue Jeans, wir sind ja nicht in Amerika. Es heißt blaue Drillichhose. Der Mantel ist nicht Umbra, sondern Ocker. Umbra? Für den Dienstgebrauch haben wir einen Farbkatalog mit 39 Standardfarben. Das kannst du natürlich noch nicht wissen. Umbra gibt es nicht. So. Es heißt Ocker, ja? Wenn ihr die Genossen mit, ich will es mal so nennen, völlig utopischen Farben konfrontiert, kriegen wir noch... Die Negation der Negation. Donnerwetter! Interessierst du dich auch für Philosophie? So weit war ich damals noch nicht, aber auch der Gegner war damals noch nicht so weit, obwohl er bereits immer gegnerischer wurde. Poststrukturalismus. Was wisst ihr darüber? Eine Gruppe von... Ja, Künstler kann man sie nicht nennen. Elementen, die... Eine Gruppe von Elementen, die unter dem Deckmantel künstlerischer Betätigung... Chiffrierte Botschaften. Ja. Chiffriert. Angewandte Negation der Negation. Klar. Übrigens, IM-Katalog, so hieß sie, weil sie in einer Bibliothek arbeitete. Logisch. Verweigerte neuerdings die Zusammenarbeit. Sie musste einfach wieder etwas mehr Angst haben. Wie wäre es mit einer Entführung ihrer Tochter Sarah? Nur mal so, für einen Nachmittag. Ich holte sie von der Schule ab, erzählte ihr, dass Mutti mich gebeten habe, heute Nachmittag auf sie aufzupassen, und brachte sie in eine konspirative Wohnung. Wir riefen Mutti an, und nachdem Sarah etwas von einem fremden Onkel und einer fremden Wohnung gesagt hatte, legte ich auf. Dann spielten wir »Mensch, ärgere dich nicht« und »Memory«. Ich schummelte manchmal und ließ sie kein einziges Mal gewinnen. Genau so musste man es auch mit den Poststrukturalisten machen. Sie benutzen Zeichen. Zeichen und Symbole. Nun kommt mal zur Sache. Jeder Diversant benutzt Zeichen. Diese Elemente aber sagen ganz unverhohlen, worauf es ihnen ankommt. Poststrukturalismus, also A, die Struktur der Post zu erkunden, um B, im Spannungsfall die Effizienz unserer Nachrichtenwege zu unterminieren. Vielleicht soll ich ein Beispiel... Zum Beispiel können Sie ein Dossier aller Briefkästen anlegen und die Leerungszeiten ausspionieren. Wenn sich die Lore zuspitzt... Das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber... Moment. Es hat eine weitere Zuspitzung des Poststrukturalismus gegeben. Die Gruppierung betreibt seit neuestem ganz unverhohlen Post-Poststrukturalismus. Klingt wie Boden-Boden-Raketen. Oder Negation der Negationen. Genau so. Ich habe mir auch Gedanken gemacht. Ich glaube, sie zielen nicht mehr darauf ab, allein die Struktur des Postwesens zu erkunden, sondern die Struktur der Entscheidungsprozesse über die Poststruktur auszuspionieren. Mhm. Kannst du vielleicht an einem Beispiel... Ein Beispiel. Bisher hätten Sie im Spannungsfall einen wichtigen Telefonverteilerkasten zerstört. Der Schaden würde behoben werden, so wie er auffällt. Das ist die normale Situation im Poststrukturalismus. Im Post-Poststrukturalismus weiß aber der Gegner ganz genau A. welchen Telefonmonteur er anrufen muss und B. für wen er sich ausgeben muss, damit die wichtige Telefonverteilerkastenanlage abgeklemmt wird. Durch gezielte Desinformation kann so bei allen Beteiligten der Eindruck erweckt werden, dass diese Situation regulär ist. Das heißt, der Schaden würde nie behoben werden. Und nicht nur das. Es könnten ganz unverhohlen die gefährlichsten Dienstanweisungen fabriziert werden. Man kann sich vorstellen, was das bedeutet. Briefkästen werden nicht entleert und quellen über. Die Öffnungszeiten der Postämter verändern sich. Auf alle Postanweisungen würden die zehnfachen Beträge ausgezahlt. Und der Staat würde pleite gehen. Und woran denkt keiner? Die Post ist auch Verwalterin des Zeitzeichens. Die Gegner könnten die Zeit manipulieren. Es würden Züge zusammenstoßen und Flugzeuge abstürzen. Die Uhren würden rückwärts laufen. Und wir würden alle wahnsinnig werden. Achtes Kapitel, worin der Held zahlreiche Versuche unternimmt, sich selber zu retten oder den Sozialismus oder beides. Immerhin, im Lande herrschte Ruhe und Ordnung. Naja, wir hielten Ordnung und die hielten Ruhe. Hatten wir, wunderlich, Grabs, Eulert und ich, sie denn wirklich das Fürchten gelehrt? Die Anzahl der unbescholtenen Bürger wuchs jedenfalls beängstigend. Denn wenn sich immer mehr Leute mit immer harmloseren Einschüchterungsaktionen einschüchtern lassen, wen sollen wir dann noch gegen Devisen in den Westen verkaufen? Stimmt, das ist ein Problem. Aber wenn Devisen knapp werden, dann verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage. Verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage, werden mehr Ausreiseanträge gestellt. Ausreiseanträge sind ungesetzlich. § 213 Strafgesetzbuch. Behinderung staatlicher Tätigkeit. Darauf steht Gefängnis. Womit wir wieder Häftlinge zum Verkaufen haben. Und so pendelt sich eben alles wieder ein. Verstehst du? Das ist die Negation der Negation. Geniale Ideen zur Aufbesserung der Deviseneinkünfte waren trotzdem gefragt. Und ich hatte eine. Perversionen. Perversionen waren weltmarktfähig, ergo devisenträchtig. Und wer, wenn nicht ich, war dazu berufen, die zu erfinden und kontinuierlich weiterzuentwickeln? Hm? Perversionen für alle. Klar, mein Forschungsgebiet war heikel. Das Verhältnis von Sozialismus und Perversion war weder durch die Klassiker noch durch die Partei der Arbeiterklasse und aller Werktätigen hinreichend geklärt. Ich dachte an unsere Kampagnen und Losungen. Mein Arbeitsplatz, mein Kampfplatz für den Frieden. Oder der Sozialismus ist nur so gut, wie wir ihn täglich machen. Sozialismus braucht Perversion. Perversion braucht Sozialismus. Kam dem doch ziemlich nah. Erster Schritt auf dem Weg zum Hochleistungsperversen war die Kartei Neuen Typus. Dort trug ich meine Forschungsergebnisse ein. Ich war auf jahrelange Arbeit gefasst. Ich trieb es nicht nur mit einem Goldbräuner. Ich kaufte mir jede Woche einen und nahm ihn durch, wobei ich mit verschiedenen Stellungen und verschiedenen Füllungen experimentierte. Steht alles in der Kartei Neuen Typus. Während ich unermüdlich forschte, starb mein Vater. Mutter rief an. Er lag im Krankenhausbett, den Darm voller Geschwülste und voller Scheiße, die nicht mehr durchpasste, und hatte nur noch die Wahl zwischen Krepieren und Verrecken. Aber hat keinen Ton gesagt. Er war immer noch dieser beschissene, ganze Kerl, der mir mit seinem letzten zurechtweisenden Blick zu verstehen gab, dass die Lehrvorführung mannhaften Sterbens jetzt beendet sei. Und ich stand neben seinem Bett und sah ihn an. Ich weiß bis heute nicht, was er eigentlich machte, den ganzen Tag lang. Er muss einer von den ganz hohen Chefs gewesen sein. Er hat eine Menge Geld verdient. War er für die Printmedien zuständig gewesen? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, was das Erste war, was ich machte, als er tot war. Ich schlug die Decke zurück und sah mir das an, was er immer vor mir versteckte. Seine Eier. Na los, dachte ich. Wenn du so allmächtig bist, dann wirst du doch auch sehen, wie ich deine Eier in die Hand nehme und quetsche. Dann wirst du jetzt aufschnellen, meine Hand wegschlagen und mir eine runterhauen. Aber dafür war er zu tot. Ich konnte für 20 Sekunden seine Eier quetschen. Er hatte meine 20 Jahre gequetscht, so wie sie aussahen. An einem Samstag im August, ich war in meiner Hellersdorfer anderthalb Zimmer Hochparterre Vollkommenvorwohnung ans Telefon gesprungen, ereilte mich endlich der Ruf der Stasi. Und diesmal war es die Stasi. Magdalenenstraße. Sofort. Das ist ein Befehl. Sollte das Treiben an der ungarisch-österreichischen Grenze endlich eingedämmt werden, kam mir eine Hauptrolle dabei zu. Im Ministerium erwartete mich Dr. Riechfinger und legte mir eine Bereitschaftserklärung zur Blutspende vor. Ich unterschrieb. Dann fuhren wir in den Keller, wo uns ein weiterer Arzt empfing, der uns mit einem zweiten Fahrstuhl in das Bunkersystem fuhr. Wir brauchen Ihr Blut. Ich will Sie nicht mit den fachlichen Details verwirren, aber stellen Sie sich das so vor. Ihr Blut soll als Medikament eingesetzt werden. Sie bekommen dafür ein Serum, das in Ihrem Organismus in Stoffwechselprozesse eintritt, die Ihre Blutzusammensetzung so verändern, wie wir es für unser Medikament brauchen. Wir haben Sie genommen, weil aufgrund Ihres besonderen Blutbilds traumhafte Stoffwechselprozesse zu erwarten sind. Besonderes Blutbild. Traumhafte Stoffwechselprozesse. Der Mann verstand mir zu schmeicheln. Bloß, warum sollte es gerade mein Blut sein? War es irgendwie anders? Verdankte ich das der sexuellen Hauptaufgabe meiner Pubertät? Trage niemals Ständer, die mich geradewegs in die Perversion führte? Brauchte die Stasi statt lustigem Rotgardistenblut diesmal perversen Blut? Als ich in einer Bunkerzelle, die wie Frankensteins Labor eingerichtet war, die Spritze mit dem Serum bekommen hatte, rätselte ich 2 Stunden lang herum. Ich konnte keinen Zusammenhang zwischen meiner Blutspende und der Fluchtwelle erkennen. Aber vielleicht gab es auch keinen Zusammenhang. Entwickelten Sie mit meiner Hilfe neue Dopingsubstanzen? Stellen Sie sich vor, ich, der letzte Flachschwimmer, veredle mit meinem Blut die olympische Schwimmriege. Mein Blut schwimmt zahllosen Siegen entgegen. Auch wenn nur einige Milliliter meiner selbst Olympiasieger werden. Oder blutete ich für Kathi? Vielleicht plant sie ein Comeback? Werden wir unser Blut vermischen? Werde ich bei der Olympiagala zwischen ihr und ihrer Trainerin Jutta Müller, die noch jeden hochgekriegt hat, sitzen? Was für ein Foto! Ganzseitenfarb-Hochglanz-Innenfoto im nächsten Olympiaband. Erich Honecker, unsere Gold-Kathi, nebst Trainerin und Blutspender. Ich. Als ich erwachte, sah ich in die überraschten Gesichter der beiden Ärzte. Sie haben es überstanden. Sie werden sich schnell erholen. Sie verließen die Zelle und ich fand in einer dünnen Akte auf dem Schreibtisch meinen Totenschein. Abgesehen vom Sterbedatum, komplett ausgestellt und zweifach unterschrieben. Na prima, dachte ich. Und rätselte weiterartig an meinen Rätseln herum. Ein paar Wochen später erwartete mich im Regierungskrankenhaus der Arzt aus dem Bunker, aber was er sagte, klang völlig harmlos. Dank meiner Blutspende konnte ein Leben gerettet werden und der betreffende Patient wollte sich bei mir persönlich bedanken. Er sagte noch etwas, was mich sofort einen Nobelpreis wittern ließ. Die eingeschlagene Therapie galt bisher als undurchführbar und wurde erst durch meine selbstlose und hochriskante Spende ermöglicht. Einen Wimpernschlag, bevor ich das Krankenzimmer betrat, hörte ich ein leises, weiches Klappern. Da entsichert einer die Pistole, dachte ich. Dann erkannte ich, wodurch das Geräusch verursacht wurde. Es war ein Mikado, das der Patient, der dank meiner selbstlosen und hochriskanten Spende noch am Leben war, auf den Tisch hatte fallen lassen. Durch die großen Fenster flutete Sonnenlicht. Die Schwester schloss die Tür hinter mir und ließ mich mit dem Mikado-Spieler allein. Ich kannte ihn. Jeder kannte ihn. Er war fast jeden Tag auf der Titelseite. Ich lächelte. Ich war froh, dass wir uns endlich getroffen hatten. Schwierige Zeiten standen bevor. Dies Mikado, dieses Geschenk einer chinesischen Staatsdelegation. Damals... Er ließ den Satz unvollendet und vertiefte sich wieder ins Spiel. Neben seinem Bett stand ein Plattenspieler. Die Platte war abgespielt und knackte nur noch 33 Mal in der Minute. Der Abschaltmechanismus war kaputt. Ich saß da und wartete und begriff langsam, dass wir Blutsbrüder waren. Nach meinem Krankenhausbesuch führte mich der Arzt in ein Büro und breitete stolz Zeitungen mit dicken Überschriften vor mir aus. Hier, von heute. Gerüchte über Honeckers Tod. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Honecker, es geht zu Ende. Ich musste an meinen Totenschein denken. Lassen Sie mal, Totgesagte leben länger. Der Arzt versprach, seine Patienten davon zu berichten. Als er Wochen später in die Öffentlichkeit zurückkehrte, war seiner Amtsführung das Spenderblut anzumerken. Früher hat er gern gemütliche Sachen geäußert, wie den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochsen noch Esel auf. Halten weder Ochsen noch Esel auf. Jetzt ließ er Eisenbahnzüge umleiten, die letzte offene Grenze schließen und 100.000 Fackeln an sich vorbeimarschieren, wobei er ostentativ niemandem eine Träne nachweinte. Er forderte die Proteste extra heraus, bloß um sie dann niederschießen zu können. Also, wenn das nicht pervers ist... Neuntes Kapitel, worin der Held eine Demonstration besucht, einen Unfall erleidet, eine Latte bekommt und die Maueröffnung erzwingt. Und dann kam der 4. November. Große Demo auf dem Alex. Erinnern Sie sich? Und ich war dabei. Ja, ich war da, trotz Verbot von der Dienststelle. Warum? Vielleicht waren es Schuldgefühle. Ich wollte ans Mikrofon stürmen. Ich wollte mich auf die LKW-Pritsche raufprügeln. Ich, die Stasi-Fresse, der sozialistische Perverse, Honeckers kleiner Trompeter. Ich wollte mich vor diese 750.000 Menschen stellen. Ein abschreckenderes Beispiel für diesen ganzen Sozialismus-Hokuspokus konnte es doch gar nicht geben. Dann dachte ich, ich versuche es doch lieber durch den Tunnel. Direkt neben dem LKW war ein Ausgang. Hastig lief ich auf die Treppe zu, meine Rede im Kopf, meine flammende, feurige Rede. Naja, ich übersah ein Pappschild mit einem Besenstiel, das ein Demonstrant abgelegt hatte. Fast wäre ich die Treppe hinuntergefallen, aber da war noch der Besenstiel. Ich spießte mir das Ende in die Klöten, fiel vornüber und federte auf die nächste Stufe, wo ich ihn mir erneut schmerzhaft einrammte, bevor ich eine weitere Stufe tiefer hopste und den dritten Volltreffer kassierte. Erst dann schlug ich mit dem Kopf auf die Treppe und war endlich endgültig im Arsch. Wissen Sie übrigens, was auf dem Pappschild gestanden hatte? Wir fordern Selbstbestimmung für alle. Ich lag schon auf dem Operationstisch, als sich der Chirurg plötzlich über mich beugte und etwas über meinem Gesicht baumeln ließ. Es war mein Klappfix. Wie sagten Sie, ist die Verletzung passiert? Ich bin die Treppe runtergefallen. Ach ja? Das müssen Sie mir mal vormachen. Oh, wirklich? Kann es sein, dass Sie uns missbrauchen? Inzwischen hatte sich das ganze Operationsteam um mich versammelt. Vielleicht möchte ja die Stasi eines Tages vor Gericht beweisen, dass sogar die eigenen Leute so dumm die Treppe runtergefallen sind, dass anschließend Kopf und Genitalien im Eimer waren. Wie zum Beispiel im Fall des Offiziers Schöners der Staatssicherheit Klaus Ulst. Ich wiederholte das Wort Treppe, bis mir die Sinne schwanden. Als ich wieder zu mir kam, spürte ich nicht nur die Schmerzen, ich spürte etwas Seltsames. Es lag zwischen meinen Beinen, zusammengerollt und friedlich wie ein schlafendes Tier. Da kann man ja direkt neidisch werden. Ich wäre für eine Entlastungsaufhängung. Die Organe werden mit einem unnatürlich großen Eigengewicht nach unten gezogen. Ein unberechenbarer Faktor. Wenn das Wachstum nicht stoppt, wird er in 2 Wochen ein Gehänge haben, das seine Bewegungsfreiheit einschränkt wie die Kugel am Bein eines Kettensträflings. In 4 Wochen werden seine Erektionen zur Bewusstlosigkeit führen, weil sie so viel Blut beanspruchen, dass die Sauerstoffversorgung im Gehirn zusammenbricht. Von den Sehstörungen ganz zu schweigen. In 6 Wochen wird sich der Patient vollständig in einen Riesenpenis verwandelt haben, wie bei einer Metamorphose. In diesem Bett wird ein 90-Kilo-Penis liegen, wie ein toter Seehund. Oder wie ein tiefgefrorener toter Seehund. Kein Zweifel. Die redeten von mir. Oder richtiger, von ihm. Es musste mit diesem Serum zusammenhängen, das sie mir im Bunker gespritzt hatten. Jedenfalls, jeder Mann will den Größten haben. Und ich hatte ihn. Klaus! Ich! Ich wusste es. Als Mutter spürt man so etwas. Ja, sie. Sie hatte mich tatsächlich gefunden. Und ihre Blicke fragten, warum ich ihre lebenslangen Ermahnungen, um Himmels Willen vorsichtig zu sein, in den Wind geschlagen hatte. Klaus! Mama! Ist ja gut. So, dann lass doch mal sehen. Hm? Sie wollte die Decke zurückschlagen, aber ich hielt sie fest. Ganz der Papa versteckte ich meinen Pinsel wie Eisleben die rote Fahne. Die Fahne von Krivoyrok. Ach, sieh mal an, der feine Herr will seiner Mutter nicht zeigen, wo er sich verletzt hat. Seiner Mutter, hm? Mama. Hab dich doch nicht so. Mama, bitte. Noch bin ich Ärztin. Hm? Weil ich nicht losließ, schlug sie die Decke vom Fußende her zurück. In ihrem Gesicht zeigte sich das blanke Entsetzen. Oh. Doktor! Doktor! Ich überlegte, sollte ich ausgerechnet jetzt die Ärzte an mir herumdoktern lassen, wo ich das erste Mal nicht mit meinem Schicksal respektive meiner Schwanzgröße haderte? Nein. Also, abhauen und dieses Riesending retten! Es war, Sie ahnen es bereits, es war der Abend des 9. November. Und ein Mann geht hinaus in die Nacht. Ein Mann mit einem Schwanz, der diese stolze Bezeichnung endlich verdient. Und das Gewicht seiner Eier gibt seinem Gen ein ganz neues Gefühl. Aber dann, was glauben Sie? Es war ein Bild des Jammers. Zehntausende Berliner hatten der Tagesschau entnommen, dass die Grenze geöffnet sei und sich auf die Beine gemacht, um an den Übergängen enttäuscht festzustellen, dass sie sich falschen Hoffnungen hingaben. Da standen sie dann, die Tausende, ein paar Dutzend Grenzsoldaten gegenüber und trauten sich nicht. Sie riefen, wir sind das Volk. Und irgendwie traf das ins Schwarze, so artig und gehemmt, wie sie da standen, wie sie von einem Bein aufs andere traten und darauf hofften, sie dürften mal. Kein Zweifel, sie waren wirklich das Volk. So kannte ich sie, so brav und häschenhaft und auf Verlierer programmiert. Und irgendwie hatte ich Mitleid. Ich war ja selbst einer von ihnen. Ich war einer von ihnen. Denn dieses Volk hatte einfach einen so kleinen Pimmel. In diesen Dingen kenne ich mich aus. Wahrscheinlich würden sie auch heute wieder brav nach Hause gehen. Wahrscheinlich würden sie in 50 Jahren mit verklärten Augen ihren Enkeln erzählen, dass sie damals, am 9. November 1989, beinahe im Westen gewesen wären. Sogar die Grenzer hatten weiche Knie, so viele waren wir. Nein, da musste ich mich eben ein bisschen um sie kümmern. Na los! Na los! Los! Los! Los! Los. Ich schrie so laut ich konnte. Ihr müsst mehr drücken, verdammt nochmal, volle Pulle, ihr schafft volle Pulle, es. Ihr könnt es schaffen, ich weiß es. Ihr könnt es schaffen, ich weiß es. Und dann hatte ich eine Eingebung. Vielleicht waren diese Grenzer auch Söhne von Müttern, die mit Aster wieder dran herumgespielt, im Schach gehalten wurden. Ich öffnete langsam den Mantel, dann den Gürtel und schließlich die Hose. Ich ließ mir Zeit, viel Zeit. Ich sah nacheinander allen in die Augen und dann zog ich mit einem Grinsen meine Unterhose herunter. Sie hatten viel Unglaubliches mitgemacht in den letzten Tagen, unsere Jungs an der Grenze zwischen den Systemen. Aber das jetzt, das musste ihnen den Rest geben. Schließlich kam einer vor und schob wie hypnotisiert die Riegel zurück. Im Nu hatte ich das Tor aufgestoßen. So, schrie ich. Das war's. Loslaufen, loslaufen müsst ihr selber. Müsst ihr selber. Ich habe es Ihnen ja gesagt. Das ist eine lange Geschichte. Helden wie wir von Thomas Brussig. Hörspielbearbeitung Wolfgang Rindfleisch und Thomas Fritz. Musik Trötsch. Es spielten Klaus Ulst, Ulrich Mühe und Steffen Schult. Der Vater Peter Sodann. Die Mutter Angelika Waller. Major Wunderlich Harald Warmbrunn. Oberleutnant Eulert Götz Schulte. Hauptmann Grabs Tom Pauls. In weiteren Rollen Andrea Sotter, Gerald Schale, Horst Lebinski, Walter Niklaus, Peter Gröger, Wolf-Dieter Link, Hans-Jürgen Wieber, Wolfgang Lohse, Wolfgang Jakob. Die Kinder Sebastian Fischer, Florian Berger, Konstantin Knape, Nils Große und Theresa Jahn. Schnitt Robert Baldowski, Ton Holger König und Dietmar Hagen. Regieassistenz Stanka Koseva. Regie Wolfgang Rindfleisch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Süddeutschen Rundfunk 1996.